Wie das Drama totgeschwiegen wurde, wie die erste Auflage spurlos verschwand, wie zur Zeit, da dank der Teilnahme einiger dem Theater nicht fernstehender Kreise die Gefahr einer Aufführung drohte, von abkommandierter Seite pünktlich ein in freimaurerischem Sinne orientiertes Galilei-Drama fabriziert, inszeniert und propagiert werden musste, das alles mag man im Vorworte zur zweiten, im Antaios Verlage erschienenen Auflage nachlesen. Heute aber, wo wir am Kreuzwege angelangt sind, wo es heißt, sich entscheiden, wollen wir, und dies wäre unwiderruflich und für alle Zeiten, den jüdischen Weg gehen, oder aber wollen wir uns auf uns selber und den lebendigen Kern unseres deutschen Geistes besinnen? Heute, der Verfasser wagt es kühnlich zu behaupten, könnte dieser Lobgesang auf die Selbstherrlichkeit des Gedankens dem deutschen Volke jene Kraft, jenen Glauben an die Macht der Persönlichkeit, jenes Selbstvertrauen zu allem schaffenden Geiste verleihen, ohne welche ein Wiederaufstieg zu alter Kraft und Herrlichkeit nicht mehr möglich ist. Und so hofft denn der Verfasser zuversichtlich darauf, mag auch Roms und Zions Index in altvertrauter Gemeinschaft dies sein Jugendwerk verdammen, dass ein protestantisches Norddeutschland in mannhafter Weiterentwicklung ein wahres Zeugnis ablege für den lebendigen deutschen Geist, also wahren Protestantismus bekunde durch eine allzu späte Aufführung des genannten Trauerspieles. Kein Schlagwort in der Geschichte des menschlichen Geisteslebens ist von solch hoher Bedeutung und reicher Kraft des Ausschlusses wie das der Bezeichnung des evangelischen Glaubens. Denn ordentlich, wie um ein Paradigma zu schaffen, haben hier der Hass, die Verneinung und der Vernichtungswille, wie sie die Vertreter des Alterbten noch jedes Mal gegen den neu erstehenden, lebendigen Geist heigen und schüren, durch den Sinn, den sie in jenes Neue hineintragen und ihm unterschieben, sogar das Wort selbst, die Bedeutung, ja das etymologische Sprachempfinden daraus zu verwischen, zu verdrehen und auf den Kopf zu stellen gewusst, so dass das Wort, welches wie kein anderes unzweideutig und klar Zeugnis ablegen für eine Sache bedeutet und bedeuten muss, zum Worte für den Widerstreit, die Auflehnung, den Protest herabentwürdigt wurde. Immer und ewig aber werden allem Neuen und Großen gegenüber die Vertreter und Verfechter des Alten, Überkommenen und Erstarrten einzig und allein das sie ab- und hinwegleugnende Nein heraushören, indes das Ja, das Bekenntnis, die Erneuerung dem fanatischen Dogmatiker am toten Buchstaben auf ewig verschlossen bleiben muss. So ist denn Protestantismus gerade in diesem Sinne der Sinnesverdrehung ein ungewolltes Seins, eines der herrlichsten und gewaltigsten Dokumente für die tragische Geschichte der menschlichen Geistesentwicklung, und in diesem herrlichen und erhabenen Sinne will der Verfasser freudig und stolz die ablehnende Verneinung einer vorerst noch unverstandenen Lebensbejahung auf sich nehmen und sich also zum Protestantismus in diesem Sinne des Wortes bekennen. Dass die 8 folgenden Jahre einer mühseligen und schmerzensreichen Fortentwicklung von allen sekundären Einflüssen der Großstadt und des gedruckten Wortes in tiefer geistiger Einsamkeit und unter dem feindlichen Drucke einer bis ins Kleinste anders gearteten und verneinenden geistigen Atmosphäre verflossen, ist begreiflich. Dann aber gestaltete sich das tiefe Erlebnis des sich auf sich selber besinnenden, seiner selbst bewusst gewordenen primären Geistes zu dem Bekenntnisbuche aus Max Dorns Werdegang zu Gesprächen und Gedankengängen 1909, sowie zu einer Einleitung, die gleichsam die Ouvertüre für des Verfassers ganzes künftiges Lebenswerk bilden sollte, was alles unter dem vorerst einem weiteren Publikum völlig unverständlichen, symbolprogrammatischen Titel Antaios vor die Öffentlichkeit gestellt oder besser gesagt, derselben aufs Ängstlichste verheimlicht wurde. Denn was Wunder, dass diese beiden unter dem seltsamen Titel veröffentlichten Bücher von keinem gütigen Verstehen und liebevollen Erklären den Mitlebenden gedeutet, von einem österreichischen Verlage aus zu völliger Wirkungslosigkeit verdammt blieben? Erst 8 Jahre später, da der Verfasser sich entschlossen hatte, das Symbolwort Antaios zum Untertitel zu machen, indes die beiden Bücher unter dem früher erwähnten Namen in einem deutschen Verlage wie zum ersten Mal ans Licht traten, 1916, konnten diese Bücher überhaupt als erschienen betrachtet werden. Trotzdem aber ist, dank der zielbewussten Unterdrückung des, wie sich erst heute voll und ganz begreifen lässt, mit diesem seinen Antaios-Gedanken dem Judentum noch ganz anders gefährlich werdenden Denkens auch dies, sowie die erkenntniskritischen, einer breiten Öffentlichkeit schwer zugänglichen Veröffentlichungen planmäßig dem deutschen Volke verheimlicht worden. Und das, was jeder Schaffende zu seiner wahren Entwicklung brauchte, dass die Mitlebenden ihn auf seinem Wege begleiten, dass das neue Werk in Anschluss und Zusammenhang mit dem alten begriffen und so dem Gesamtwerke Verständnis innig eingereiht werde, dies alles blieb dem Verfasser auf das Kläglichste versagt. Und wenn er nach vielen Jahren in neuerlicher, diesmal völlig bewusster Abkehr von der Wiener jüdischen Erotik in der Einleitungsgeschichte des Novellenbandes »Die böse Liebe« 1920 Max Dorn wieder auftreten ließ, der sich bewusst zur deutschen Weiblichkeit und zum deutschen Geistesleben bekannte, so blieb dies Wiederauftreten eine völlig unbeachtete, ja unverstandene Privatsache des Verfassers, da er inzwischen seine so ganz anders geartete politische Tätigkeit eingesetzt hatte und nunmehr in verstärktem Ingrimm die Ertötung und Erstickung seiner Geistigkeit betrieben werden musste. Und bis auf eine kleine Schrift, Friedrich der Große, ein offener Brief an Thomas Mann 1916, die dank ihrer Aktualität einige Beachtung fand, blieben sämtliche seitherigen Veröffentlichungen sowohl ein Versband Seitenpfade als zwei Vorträge zur Förderung der Persönlichkeiten und Geist und Leben 1917 als endlich die erkenntniskritische Grundlage zu allen späteren gedanklichen Äußerungen des Verfassers dank ihrer Zions geheimsten Absichten vorerst noch unbewusst widerstreitenden Struktur unbeachtet.